Drittens Ressourcenverschwendung. Im Kapitel der Konsensusalgorithmen haben wir bereits besprochen, wie die Kosten für die Konsensusbildung zustande kommen. Das gängigste Prinzip ist Proof of Work, bei welchem jeder, der am Konsensus mitwirken will, eine mehr oder weniger sinnlose Rechenaufgabe lösen muss. Wie man vielleicht schon erahnen kann, ist dieser Prozess, der auch Mining genannt wird, extremst verschwenderisch. Es ist definitiv kein umweltfreundliches System, an jedem Tag Millionen von Euro für Elektrizität zu verwenden, um Konsensus für die Blockchain zu erzeugen. Länder wie Island verbrauchen mittlerweile mehr als die Hälfte ihres Stroms für Mining. Und andere Algorithmen wie Proof of Importance und Proof of Stake haben auch noch ihre inhärenten Nachteile gegenüber Proof of Work. Die Tatsache, dass der ökologische Footprint durch das traditionelle Proof of Work Mining so schlecht ist, ist auch ein Grund dafür, warum hierzu zu Recht Kritik von Umweltschützern kommt und warum hier viele auf Konsensusalternativen oder zumindest auf wirtschaftlich sinnvolle Rechenaufgaben drängen. So wird zum Beispiel versucht, Rechenaufgaben zu kreieren, durch deren Lösung tatsächliche Vorteile im Leben entstehen können. Entsprechende Möglichkeiten umfassen etwa DNA-Rekombinationsberechnungen, Primzahlrecherchen und einiges mehr. Ein paar scheinen vielversprechend zu sein, doch konnten einige Hürden auf dem Weg zu einer vollständigen Implementierung noch nicht überwunden werden. Auch wenn es die optimale Lösung noch nicht gibt, so besteht Hoffnung, diesen Nachteil der Blockchain in Zukunft deutlich zu minimieren, auch wenn er heute noch ein zu Recht kritisierter Punkt ist. Der nächste Nachteil einer Blockchain besteht darin, dass jeder innerhalb der Gemeinschaft über jedes Update Bescheid wissen muss. Das limitiert die mögliche Anzahl der Updates und wird als Skalierungsproblem bezeichnet.